Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bibliothekarin. Und heute bei mir zu Gast ist der Max aus meinem Jahrgang. Also, hallo. Genau, hallo. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, heute von mir befragt zu werden. Klar, gerne. Über das Thema Studieren mit Kind. Und zwar hat Max jetzt seit einem halben Jahr den kleinen Jona, der absolut goldig ist. Ich durfte mich eben davon überzeugen, mit echt süßen Bildern. Und erzähl mal, wie sieht dein tägliches Leben jetzt so aus? Wie hat sich's verändert im Vergleich zu davor? Also die gravierendste Veränderung ist ganz sicher, dass ich nicht mehr so lange ausschlafen kann. Denn das ist auf jeden Fall, das ist deutlich im täglichen Ablauf, dass wir, also meine Freundin und ich, wir haben davor doch immer auch gern mal irgendwie am Wochenende oder, ja, ich würde nicht sagen lang, aber doch mal einen Tag reingeschlafen. Und, ja. Und wann gibt es definitiv seit einem halben Jahr nicht mehr. Okay. Mein Tag fängt an, meistens so um zwischen 6 und 7, halb 6 manchmal auch. Okay. Ja. Hat er da jetzt auch gut schon läuft, so wie heute, ja, dann ist es auch mal 7:30. Ui, hat er dir und wenn's ein Freitagsgeschenk gemacht. Genau. Wenn es nicht so gut läuft, dann ist es auch mal 4. Schläft er wenigstens die Nacht jetzt durch oder so? Oder gibt es da noch viele Unterbrechungen? Da gibt es schon noch einige Unterbrechungen zurzeit bei uns, ja. Habt ihr das dann geregelt? Wechselt ihr euch dann ab, wer wann aufsteht oder so? Also, okay, heute Nacht bist du dran und morgen Nacht bin ich dran? Oder wie habt ihr sowas geregelt? Das hört sich nett an und ist sicherlich auch so eine Perspektive für die Zukunft, aber meine Freundin, die stillt noch voll. Und also muss sie eigentlich aufstehen, insofern, weil er meistens hungrig ist. Genau, es ist einfach so, da kann ich nicht viel ausrichten. Also klar, wenn er Schmerzen hat, wenn er jetzt zahnt zurzeit, dann kann ich ihn nehmen und dann geht das. Aber beruhigen. Normalerweise ist das schon auch gerade die Arbeit und die Leistung von meiner Freundin. Ist es auch so ein bisschen dahingehend, dass sie dir sozusagen das Studium erleichtern will? Oder studiert sie eigentlich selber oder arbeitet sie? Oder? Nee, sie hat gerade fertig studiert. Sie hat gerade ihren Master gemacht. So. Okay, und in was? Und gleichzeitig oder danach sind wir auch schwanger geworden. Ah, so. Okay. Das ging quasi nahtlos ineinander über. Und ja. Und arbeitet sie da jetzt auch oder hat sie jetzt erstmal Elternzeit genommen? Oder? Genau, sie ist erstmal zu Hause. Und das ist auch so ihr Wunsch, jetzt für das Kind da zu sein. So. Sie hat Afrikanistik studiert mit einem Schwerpunkt auf afrikanischer Kunst und das ist echt ein exotisches Fach. Hört sich so an, habe ich noch nie gehört. Ja, in dem man nicht einfach irgendwo eine Arbeit bekommt, die man einfach mal nebenher machen kann. Das erfordert sehr viel Hingabe und auch sehr viel Zeit und das ist ein Fulltime-Job eigentlich so, der teilweise hier in Deutschland, aber teilweise dann sogar auch in Afrika irgendwie stattfinden würde. Und das kommt für sie gerade nicht in Frage, weil sie irgendwie auch gerne Mutter sein wollte. Ja. Verstehe ich. Ja. Wie habt ihr euch zu dem Kind, habt ihr euch sozusagen richtig entschlossen dazu, bewusst, oder ist das passiert? Oder ich meine, man kann sich ja trotzdem freuen, auch wenn was passiert. Ja, auf jeden Fall. Ist vielleicht sogar manchmal leichter, haben wir uns jetzt gedacht, aber dazu nachher mehr vielleicht. Nee, wir haben uns eigentlich ganz bewusst dafür entschieden. Genau, wir wollten beide ein gemeinsames Kind und haben uns da auch richtig drauf gefreut und ich sag mal, die Türen dafür aufgemacht und das ging dann auch ziemlich schnell. Ja, in einem bestimmten Alter, da ist das ja auch dann leichter noch, ne? Ja, genau. War das auch so ein bisschen so eine Alterssache? Du bist jetzt 32, hast du gesagt, und sie ist auch so in dem Dreh, oder? Genau, 31. Ja, also ja, schon. Ich denke schon, also im Nachhinein, wir wussten beide schon länger, dass wir Kinder gerne unter uns haben, so, und aber es ist jetzt irgendwie das Alter auch und die Zeit dafür da. So ist es. Ich bin sehr froh. Also muss ich echt sagen, jetzt wo Jona da ist, ich bin richtig froh, dass wir jetzt aktiv geworden sind, sage ich mal. Ja. Dass wir jetzt schon so weit sind. Und denn es ist auch, ich glaube, mit zunehmendem Alter Schwieriger. Schwieriger, ne? und Und gerade du hast ja auch gesagt, du willst auch wahrscheinlich mehr Kinder noch haben. Ja. Und du musst mal auch bei Zeiten anfangen, sozusagen. Ne? Ja, ich meine, das geht ja auch. Viele Eltern, so gerade hier in Freiburg, so kommt mir das persönlich vor, sind sehr alt, sind sehr viel akademische Eltern so. Und wir waren tatsächlich im Geburtsvorbereitungskurs die Jüngsten. Wirklich? Wir waren wirklich schockiert. Wir haben gedacht, wir lernen irgendwie Leute kennen, mit denen man sich irgendwie auch mal nett treffen kann und so. Und das schockiert mich auch. Wir waren wirklich die Jüngsten. So. Gerade hier sieht man auf den Spielplätzen so viele junge Eltern auch, habe ich das Gefühl. Gut, ich komme jetzt aus Berlin, vielleicht habe ich da andere Alte dabei. So. Ja. Ja. Und das ist auch okay. Die haben natürlich andere Vorteile in ihrem Elterndasein. So. Das ist alles sehr etabliert dann und finanziell alles klar. Und ja, man ist eingebunden und so. Das können auch Vorteile sein. Weil du das jetzt gerade erwähnst mit dem Finanziellen, wie macht ihr das? Also hast du dann sozusagen so eine extra BAföG beantragt oder so? Sind da Möglichkeiten gegeben? Da sind einige Möglichkeiten gegeben, die, soweit ich das weiß, auch recht gut funktionieren. Wir sind insofern in einer besonderen Lage, weil ich von meinem Großvater was geerbt habe. Okay, und das eigentlich auch so mir das Medizinstudium, sage ich mal, oder dieses Leben jetzt so ermöglicht. Also und das sozusagen nimmt euch dann bestimmte finanzielle Ängste, die jetzt vielleicht andere junge Eltern haben würden während des Studiums, dann das alles unter einen Hut zu kriegen, zeitlich als auch finanziell. Auf jeden Fall. Also das merke ich schon, da sind wir recht, was heißt sorgenlos, so im Moment sind wir da gut abgesichert und können Eltern sein, Familie, und ich kann aber auch gleichzeitig studieren. So. Das ist wirklich sehr schön und auch ein großes Geschenk. Ich weiß, dass es als Freunde von mir, die studieren und haben auch gerade ein Kind bekommen, wir haben auch andere Kommilitonen hier bei uns im Studiengang, die das so machen. Es wird heutzutage, glaube ich, einem ganz gut unter die Arme gegriffen dabei. Von wem oder durch was? Also es gibt das BAföG und auch das elternunabhängige BAföG über 30. Also das BAföG ist so eine Art Studienkredit, den man dann kriegt, wenn man zum Beispiel jetzt auch ein Kind hat, kann man da auch nochmal einen BAföG, ganz sozusagen so einen Kredit beantragen. Ganz genau. Okay. Es gibt gewisse Voraussetzungen und die sind teilweise sehr komplex. Genau, wir durch dieses Vermögen fallen da eben auch nicht rein. Macht ja auch Sinn. Menschen, die kein Einkommen haben und aber nochmal in einem späteren Lebensabschnitt studieren oder dann eben auch Kinder haben, die können da durchaus eine Förderung bekommen. Und ja. Gut, da musstet ihr euch dann auch nicht mit befassen. Also das war schon klar, dass du sozusagen diese finanzielle Sicherung hast, als ihr das Kind sozusagen geplant habt, oder war das da noch nicht klar? Doch, das war eigentlich da auch schon klar, genau. Und das war ja auch, das spielt sicherlich auch in die Entscheidung rein, nochmal zu studieren. So. Also ich war davor ja selbstständig, habe ich dir vorhin schon mal erzählt, als Landschaftsgärtner. Und genau, und habe dann irgendwie auch diesen Beruf Ade gesagt und mich dann nochmal für das Studium entschieden. Mir inzwischen sicher, ich hätte das auch so gemacht, und es gibt genug Möglichkeiten, sich das zu finanzieren. Ein Teil davon ist, das, was heutzutage auch recht gut geht, ist tatsächlich, sich auch einen Kredit zu nehmen. Ja. Der bei uns in unserem Studiengang ja irgendwie auch Sinn macht, weil die Berufsaussichten eigentlich ganz gut sind. Und man das dann auch zurückbezahlen kann. Ja. Also nochmal zu meiner Anfangsfrage, wie ist jetzt so dein Tagesablauf, wenn du so gegen 6, 6:30 aufstehst? Bist du recht auf die Uni fokussiert, oder inwiefern bist du auch mit dem Kind involviert? Weil du sagst, deine Freundin macht jetzt recht viel der Arbeit, weil sie halt auch noch stillt. Also ja, wir wollen das beide eigentlich auch sehr viel gemeinsam machen, und ich würde sagen, ich bin schon auch viel zu Hause. Ich habe also gerade letztes Semester, das quasi erste Semester, in dem unser Kind einfach auch da war, war ich viel zu Hause, habe die Pflichtpraktika abgearbeitet und bin eigentlich kaum bei den Vorlesungen gewesen, sondern habe mir das dann einfach zu Hause auch angeeignet oder dann irgendwann mal in der Bibliothek. Das ging eigentlich recht gut. Also bist du Und dann nachmittags, also ihr habt sozusagen zeitlich euch abgetrennt oder aufgeteilt, also dann war sie weg oder wie und du warst zu Hause oder wart ihr gemeinsam zu nee, wir sind Hause eigentlich oder? fast immer, also so, Also wart ihr gemeinsam dann genau, zu wir sind eigentlich Hause? schon genau. Ich meine, Jona ist jetzt 7 Monate. Das ist sicherlich ein Alter, wo andere Eltern irgendwie ihr Kind auch in die Krippe geben schon. Das ist aber nicht unsere Vorstellung. Also, Ihr wollt gerne noch und ein bisschen mehr Zeit mit genau, ihm meine verbringen. Freundin ist sehr gern auch viel zu Hause und mag gerne einfach auch Mutter für das Kind sein. Und ja, Ah, schön. das heißt, sie ist viel zu Hause, ich zurzeit auch und kann es mir aber schon auch so einrichten, jetzt zum Beispiel dieses Semester morgens in den Vorlesungen zu sein und anschließend noch 2 bis 3 Stunden hier zu lernen und dann nach Hause zu kommen. So meistens zwischen 2 und 3. Und dann sind wir oft noch gemeinsam draußen. Ja, oder ich nehme den Kleinen und bin mit ihm unterwegs und Anne kann mal ausspannen, Füße hochlegen, telefonieren, was auch immer, alles, was irgendwie, was es braucht, so um dann mal selber irgendwie ein bisschen sich zu regenerieren und zu erholen. Das ist schön, dass ihr es das beide so hinkriegt. Wie ist es denn für dich? Weil wir haben ja nun eins der wahrscheinlich lernintensivsten Semester hier anstehen mit dem Präparierkurs, wo Ja. wir auch wirklich viel Anatomie auswendig können müssen. Klappt das auch recht gut? Also gut, du bist dann halt fokussierter, ne? Wenn du dich Naja. ransetzt, dann lernst du auch. Ja, bei uns ist das, oder bei mir ist es so, ich strecke die Zeit bis zum Physikum ganz bewusst. Also Also du ich, wirst noch länger brauchen bis zum ganz genau, Physikum. ich habe vor, das Physikum in 5 Semestern zu machen und Also habe normal sind vier dieses, Semester, ne? ja, Und genau. und habe dieses Semester nur Physiologie und Biochemie und verschiebe Anatomie Ah, auf auf das das nächste nächste Jahr. Jahr, Ah, in okay. einem Jahr, genau. Und unsere andere Kommilitonin mit Kind, die macht das genauso. Und das ist Okay. auch sicherlich sinnvoll. Also ich persönlich könnte es mir gar nicht anders vorstellen im Moment Ja. so. Nee, Ich dann so macht es, unter also dieser das, Belastung, ja, das so glaube ich. Also wie man die anderen zurzeit sieht, gut, jetzt muss man auch bedenken, die ja. anderen sind vielleicht jünger, haben nicht so viel, ein bisschen Erfahrung auch, wie man dann sich am besten an solche Sachen setzt und so, ne? Aber Ja. ich glaube, das ist auch klug, das aufzuteilen. Also Ja. jetzt verstehe ich Jetzt. wesentlich mehr, wie man das hinkriegt, weil ich kann Okay. mir einfach nicht vorstellen, am Anfang hat man sicherlich auch noch nicht die Nächte durchgeschlafen und dann. Nee. Also das Also, ist schon ja. eine Herausforderung. Das ist es auf jeden Fall. Im Moment läuft es richtig gut, muss ich sagen. Ja. Für mich ist es gerade echt eine schöne Kombination, einerseits zu studieren und auch die Zeit zu haben, mich mit den Themen zu befassen, die da im Moment für mich anstehen, und andererseits aber auch noch Zeit zu Hause zu haben und die beiden nicht irgendwie alleine den ganzen Tag dort sitzen zu lassen. Und auch irgendwie die Entwicklung, so die unglaublich schnelle Entwicklung von meinem ersten Kind irgendwie dann zu verpassen, wenn ich sonst nur weg bin. Genau. Und dazu möchte ich noch kurz sagen, da für diesen individuellen Stundenplan, so den ich mir jetzt auch irgendwie zurechtschustern kann, ist einfach unsere Studien, die Frau Steger. Ja, die Frau Steger, Die die Frau Steger ist Studienbeauftragte, ich weiß es gar Studienbeauftragte, nicht, wie genau, man das offiziell ist da sagt. sehr hilfreich und die hat Erfahrung einfach mit Studenten in diesen Lebenssituationen und kommt einem da auch sehr entgegen, Das ist toll. individuelle Lösungen zu finden, die eigentlich gut für das Zeitpensum einfach auch passen. Und das Schöne ist, ja, Das ist das. echt schön, dass das so passt und dass man dann auch, wie gesagt, die Zeit noch mit der Familie hat. Genau. Und ja, gleichzeitig auch noch bei in einer guten Stimmung ist, denn diese Doppelbelastung von einem, sage ich mal, jetzt einem regulären Medizinstudium und der Familie, das ist schon, Das wäre schon das was ist schon anderes. heftig, denke ich so. Also dann muss die Familie schon sehr gut aufgestellt sein, die Kinder vielleicht älter, ja, Und nicht so viel dann auch Zeit brauchen, natürlich. Genau. Wie ist das? Also, du hattest vorhin oder auch schon mal so anklingen lassen, du möchtest auch mehr Kinder haben. Könntest, also wirst du das dann auch wahrscheinlich während des Studiums machen, weil die nächsten 6 Jahre sind ja sozusagen in Anführungszeichen noch die fruchtbaren Jahre, wo man das auch noch kann. Also denkst du, habt ihr da schon so ein bisschen so Ideen, wie bald das passieren wird? Oder wie gesagt, erstmal abhängig machen davon, wie das jetzt überhaupt klappt und so? Ja, wir haben das Gefühl, das klappt eigentlich ganz gut. Mit all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es natürlich trotzdem gibt jetzt so am Anfang. Aber wir haben schon beide Lust auf mehr Kinder und Geschwisterkinder, ja, das empfinde ich auch als schön und als wichtig. Und die werden sicherlich das ein oder andere, sage ich mal, zu Studienzeiten noch kommen. Ja. Na schön. Also, ja. Das finde ich jetzt wichtig, sehr positiv, ist auch da genug Zeit auch zu lassen. Also, das merke ich schon, das ist wichtig, irgendwie dem Kind auch Zeit zu geben, anzukommen. Uns Zeit zu geben, uns einzustellen, Eltern zu werden und Eltern zu sein. Und also es wird wahrscheinlich noch zwei Jahre dauern ungefähr, bis es dann so, bis ihr dann bereit seid. Ja, das ganz bestimmt. Und was mir wichtig ist, ist davor auf jeden Fall das Physikum rum zu haben. Ja, das glaube ich. Wie ist es? Hat die Frau Steger euch schon so ein bisschen Aussichten gestellt, auf wie ihr das bewältigen könnt mit Kindern und dem Studium in der klinischen Abschluss sozusagen? Da hat Frau Steger eigentlich noch gar nichts zugesagt. Ich denke, es geht jetzt einfach erstmal auch um die Vorklinik. Und das klappt, glaube ich, so ist mein Gefühl, recht gut mit dieser Streckung einfach so der Zeit bis zum Physikum. Und dann aus meinem Bekanntenkreis von Freunden weiß ich, dass das in der klinischen Zeit eigentlich auch gut geht, weil ich eine gute Freundin habe, die auch Medizin studiert hat und die, glaube ich, im 8. Semester dann ihr erstes Kind bekommen hat. Mhm. Und jetzt ist sie gerade in ihrer Facharztausbildung und hat morgen, übermorgen Geburtstermin für ihr zweites Kind. Oh, Wahnsinn. Genau. Das ist ja toll. Und sie hat auch hier in Freiburg studiert und soweit ich weiß, ging das alles recht gut und da wurde ihr auch entgegengekommen und sie konnte das dann auch gut vereinbaren eigentlich so. Ja. Mit dem Facharzt, also du hattest vorhin mal erwähnt, wir hatten uns schon beim Essen ein bisschen unterhalten, dass du dir auch vorstellen könntest, wenn du einen Facharzt machst, dass du dann sozusagen eine Teilzeitstelle nimmst, also nicht 100% arbeitest, sondern vielleicht 75% oder so. Macht sie das auch? Also oder plant sie das so zu tun? Oder ist es sogar möglich mit einer 100... Meine Bekannte jetzt? Genau. Ja, die arbeitet 75%, soweit ich weiß, macht die genau ihren Facharzt in 70%. Und da das auch meine alte Mitbewohnerin ist, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, geht das ganz gut. Sie ist schon noch recht häufig auch zu Hause. Genau. Also und bewältigt das auch mit dem Kind? Ja, genau. Okay. Ja, das ist also wirklich überraschend positiv, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Gut, nun hat man natürlich kleine Tricks, dann natürlich wie die Zeit ein bisschen strecken und so weiter. Genau. Zum Physikum und dann natürlich auch Unterstützung, ne, dass man den Partner hat, der damit hilft. Auf jeden Fall, das ist bei mir sicherlich auch eine ganz große Hilfe und ja, Erleichterung, dass ich da einfach in meiner Freundin jemand habe, der mich da willentlich sehr, sehr gerne und intensiv unterstützt und mir den Freiraum eigentlich auch dafür einräumt, muss ich sagen, ja. Das ist wirklich, also da bin ich, wie gesagt, positiv überrascht. Das ist wirklich eine schöne Resonanz sozusagen. Mhm. Ja, und ja, vielleicht als kleine Ermutigung zum Studieren mit Kind. Mein erstes halbes Jahr ist wirklich positiv, kann ich sagen. Genieße ich auch sehr. Natürlich, Vorteile sind auch die Semesterferien, das darf man auch nicht vergessen. Das ist sehr schön, dann auch mal wirklich viel Zeit mit der Familie zu haben. Und ja, ich glaube, soweit ich mich umgehört habe und das auch von Freunden und Bekannten weiß, gibt es mannigfaltige Unterstützung heutzutage. Das war früher ganz sicher anders und da waren auch Generationen von Studenten, die sich das erkämpft haben, da auch eine Gleichstellung oder eine Gleichberechtigung hinzubekommen. Und inzwischen ist das doch recht etabliert, habe ich das Gefühl. Es gibt da auch eine eigene Homepage von der Uni. Es gibt Ansprechpartner. Das Studentenwerk gibt Auskünfte und auch zu Finanzierungsmöglichkeiten, eben das BAföG-Amt. Ich weiß, dass es auch, da habe ich mich nämlich auch damals noch umgeguckt, es gibt Stipendien für Eltern Eltern mit Kind. speziell mit Kindern, die dann noch mit Kind studieren, wobei das hauptsächlich die Mütter dann betrifft. Und was ganz toll ist hier in Freiburg, das hatten wir uns auch kurz überlegt, kommt aber nicht in Frage, wenn meine Freundin jetzt fertig ist zu studieren. Es gibt tatsächlich ein Studentenwohnheim, was nur für Studenten, für studentische Familien ist. Da müssen einfach beide Partner studieren und ein gemeinsames Kind haben oder gemeinsame Kinder einfach zusammen als Familie und die können dann da wohnen und das ist dann wirklich ein sehr buntes, Auch zu Studentenwohnheimspreisen super sozusagen, günstigen ne? Preisen, super schöne und große Wohnungen, teilweise mit Gärten sogar. Und da sind Wahnsinn. nur Studenten mit Kindern und ja. Ja, das ist wirklich Ja. schön. Ja. Dann bedanke ich mich dafür, denn diese positive Überraschung hier am Nachmittag. Ja. Und ja, dass du dir die Zeit auch genommen hast, weil ich weiß, du könntest jetzt auch zu Hause schon sein Ja, und mit naja, Jona eigentlich habe ich kuscheln noch oder gerade so. meine Zeit zum Lernen und genau, jetzt gleich geht's nach Hause und dann noch ein bisschen spazieren. Ist ja auch noch schönes Wetter. Genau. Dann wünsche ich viel Spaß dabei, ein schönes Wochenende und wie gesagt nochmal danke. Ja? Ja, super, danke auch. Hat Spaß gemacht. Vielleicht können wir dann ja, wie gesagt, nochmal ein Follow-up machen in so 2, 3 Jahren, wenn dann vielleicht das nächste Kind Ja. ansteht und wie es so ist mit einem Kleinkind, das dann ja auch ein bisschen mehr will, als vielleicht jetzt rumkrabbeln und Ja, liegen. genau. Ja, gerne. Da ist bestimmt nochmal ein bisschen mehr ja, Entwicklungsarbeit, sage ich mal in Anführungszeichen, dabei. Auf jeden Fall, Dankeschön. ja. Ja, gerne. Tschüss. Ciao.